hoffen. Nun wohl, so sei's getan. verlorenen Kauf. Inbrünstige Gebete, was kommt mir jetzt, wohin der Entfesselet Fluss? Wieder liebliche Klang, mir belebt das Herz. Heilige Morgengesänge, o schöne Weiden, heißt mir die Träne mir vom Kauf. Wenn das fromme Gewimmel dieser Glocken verwogt, wenn die Gottheit der Seele an dir so betört. Wer bist du, sprich, du dessen Flammenblick, doch schneidend scharf wie die Spitze des Dolchs und blutsprühendes Feuer brennt und sengt die Seele. Hoho, der weise Doktor zeigt heimliche Neugier. Ich bin der Geist des Lebens, der Geist, der dir Trost bringt. Ich schaffe alles vor, mach du Platz, Glück und Lob, erfülle jeden Wunsch, den Sehnen du erdenkst. Voran! Selbst haben wir fast keine Künstlerseben. So sollen ein Augen und Welt dazu verschmachten hier viele entlagene Worte sich vom Zauber näher. Auf, hinaus, in die Welt. Ja, es sei. Hat du siehst, Leben frei zu erlogen, im Alter lass den Schlaf, roge diese Dioge. Thank you. lebte nur von Fett und Futter. Hatte sich ein Rätsel, ein Angemess, ein Schwieder, doch verluter. Die Köchin habt ihr nicht gestellt, da war so enge in der Welt, da war so enge in der Welt. Als hätt sie lieb im Leib, einen Bitten. Vernach zerkrat das ganze Haus, wollte nicht ihr Mieten nützen. Sie tät gar manchen engsten Sprung, bald hatte das arme Tier genug, bald hatte das arme Tier genug. Als hätt es lieb im Leib, Vergifterin noch, ha, sie pfeift auf dem letzten Loch, ha, sie pfeift auf dem letzten Loch, als hätt sie lieb im Thank you. Er hat eine große Floh. Die liebt er gar nicht wenig, als sie seinen eigenen Sohn. Da rief er seinen Schneider, der Schneider kam heran. Dann ist ihm Jungen leider und mit ihm ohne Mann. Thank you.

Städte. Welch ein Traum ist es wahr, welch ein reizend gewesen, welch lieblich Engel spielt. Wo find ich sie, wie sie zu weilen anbetungsvoll ihr zu Füßen. So gut, ich höre sogleich die Wind. So belauschen. Ein Getrost meinem Hahn.